ihr Stolz blieb ungebrochen, ihre Ehre, die heißt Treue. Sie stehen heute noch zu ihrem Land, kennen keine Reue. Wir sind stolz, stolz darauf. Stolz, stolz darauf.